Alten kamen eilend und funden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Ich eile wie dies Volk zu dir, o Jesu, hin. Ich folge mit vergnügten Schritten, um eins will ich mit hoffnungsvollem Sinn, o liebster Heiland, bitten. Abrahams gesetzter Glaube ein Bild und stete Fürschrift sein, der sah ins Künftige hinein und stellte sich den Tag des Heils als gegenwärtig für. Ich will auf gleiche Art in das Vergangene sehen und was zu Bethlehem geschehen, als gegenwärtig fassen. Niemand soll mir dies Kind des Höchsten rauben. Ich weiß, mein Gott, dein zärtliches Erbarmen erhöret meines Glaubens Flehen. Ach, lass mich, wenn ich meinen Tod soll sehen, zuvor wie Simeon den Christ umarmen. Welcher aller Welt verdammt.